Etienne. Ja. Guten Tag, ich heiße Dr. Ahmet Korkmaz. Ich bin der Dienstverbände als Arzt auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ja, Wie heißen Sie? ich heiße Maria Helmerding. Könnten Sie Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Helmerding schreibt sich H E L M R D I N G. Helmerding. Helmerding. Ja. Okay, Frau Oh. Helmerding. Wie alt sind Sie? 61 Jahre. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Am 20. August 1961. Okay, und wie viel wiegen Sie? Ich wiege 75 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 68. Okay, Frau Heilmerdig, ich richtig ausspreche? Ja, Helmerding. Helmer. Ja. Helmerdig, ja. Okay, Frau Helmerdig, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit einem Tag geht es mir nicht so gut. Da habe ich Schüttelfrost und auch Fieber. Ich habe zweimal erbrochen und ich habe Bauchschmerzen. Haben Sie Ihr Fieber gemessen? Ja, 39. 39. Okay. Wie sieht Ihre Erbrochene aus? Ja, das ist so gelb, gelblich, schleimig. Erblich. Okay. Und Frau Helmerdi, haben Sie Husten? Nein, Husten habe ich nicht. Oder Schmerzen haben Sie? Ja, Schmerzen habe ich im Bauch. Bauchschmerzen, ja. Wo genau am stärksten die Schmerzen? Oh. Mehr im oberen Bauchteil, oder so unter den, an den Rippen, auf der, ein bisschen mehr auf der rechten Seite. Ein bisschen rechten. Okay. Entschuldigung. Wie würden Sie Ihre Schmerzen einordnen auf eine Schmerzskala? Schauen mal, 0 kein Schmerzen und 10 untragbare Schmerzen. Ja, 6 bis 7. 6 bis 7. Okay. Momentan haben Sie diese Schmerzen? Ja, aber im Augenblick geht es. Okay, ich frage, weil vielleicht brauchen Sie irgendwelche Schmerzmedikamente. Deswegen, ich habe gefragt. Auch nicht, danke. Okay, und könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Zum Beispiel drückend oder ja, dumpf. Mehr so ein Druckschmerz, aber manchmal kommt es wie eine Welle. So. Also meistens ist es ein Druckschmerz und das strahlt auch in die rechte Schulter etwas aus. Okay, rechten Schulter. Ja. Okay. Es ist erstmal auftreten. Sowas habe ich noch nie gehabt. Ja, okay. Okay, Frau Helmerdig, haben Sie Probleme bei Stuhlgang? Ich habe seit gestern, seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich dreimal Durchfall gehabt. Dreimal. Ja, aber sonst habe ich immer normalen Stuhlgang. Aber seit gestern ist da so dreimal etwas Durchfall, ja. Okay, und wie sieht es aus? Ja, hat irgendwie normale Farbe. Also es ist jetzt nicht dunkel oder so oder auch nicht blutig oder so. Normale Farbe, so gelblich. Okay. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen? Nein, normalerweise nicht. Ich gehe in der Regel einmal in der Nacht auf die Toilette, schon seit einigen Jahren, aber sonst habe ich da keine Beschwerden. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Seit gestern nicht gut. Sonst ist er in Ordnung. Ich darf nicht unbedingt alles essen, weil ich einen Alterszucker habe. Sie haben altes Zucker, okay. Und ich möchte wieder fragen, diese alle Beschwerden plötzlich angefangen. Ja, relativ plötzlich, innerhalb von einer Stunde. Okay. Bemerken Sie irgendwelche Auslöser, zum Beispiel vielleicht ein ungewöhnliches Essen oder? Ach, ich habe vielleicht der Tag davor, da habe ich etwas, glaube ich, zu fettig gegessen. Also das war im Nachhinein war das nicht so gut, glaube ich. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich weiß es nicht genau. Gibt es die andere Menschen, die hat gleiche Beschwerden? Nein. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein, ist mir nicht schwindelig, nee. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, so ein bisschen Gliederschmerz mit dem Schüttelfrost, was ich gesagt habe, und dem Fieber. Etwas Kopfschmerzen vielleicht ist auch dabei, ja. Aber hauptsächlich habe ich Bauchschmerzen. Ich möchte eine kleine kurze Zusammenfassung machen. Ja. Sie haben seit gestern Schüttelfrost, Fieber, Erbrochen und Bauchschmerzen. Ja. Und Ihre Schmerzen strahlen rechten Schulter aus. Und auch Sie haben seit gestern dreimal Durchfall. Ja. Okay. Okay, Frau Hellmeidig, Sie haben schon gesagt, Sie hat die Zuckerkrankheit. Gibt es noch etwas Vorerkrankungen? Ja, ich habe Nahrungsmittelunverträglichkeit, Milchzucker vertrage ich. Und da muss ich aufpassen mit dem Essen auch. Okay. Und wie es sich äußert? Ja, wenn ich jetzt zu sehr milchzuckerhaltige Sachen esse, dann bekomme ich auch Bauchschmerzen. Aber das sind andere Bauchschmerzen als jetzt, die ich jetzt akut habe. Weil ich habe, Okay. normalerweise habe ich ja auch kein Fieber. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich nehme für den Zucker nehme ich Metformin ein. Okay. In welcher Dosierung? 850 morgens eine Tablette und abends. Okay. Und dann habe ich auch noch Asthma und ein chronisches Hautekzem. Da sagen die Ärzte, das hängt zusammen. Viele Asthmatiker haben auch eine Hautekzem. Ja, und dann nehme ich Asthmaspray, Beclometason und Salbutamol. Aber Sie, ich nur bei Bedarf nehmen, oder? Zurzeit nehme ich Beclometason zweimal am Tag und Salbutamol mehr bei Bedarf. Okay. Okay, Sie haben Zuckerkrankheit, Asthma und gibt es noch etwas? Ja, und die Milchzucker. Milchzucker, ja, okay. Ja. Nein, Okay, uns nicht. ja. Frau Herr Helmerding, Ja. sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Ja, mein Hausarzt sagt, ich bin für hier, für Deutschland, Mitteleuropa vollständig geimpft. Ich brauche zurzeit keine Impfungen. Okay, sehr gut. Und rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht, auch wegen dem Asthma nicht. Ich verstehe. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, aber das ist ganz selten. Wenn auf einem Geburtstag oder auf einem Feiertag mal ein Glas, aber das ist wirklich vielleicht einmal im Monat. Ja, okay. Bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich. Es ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Nein. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind, da war ich, glaube ich, so 10 Jahre alt, da wurde ich am Blinddarm operiert. Dann, da war ich ungefähr 20 Jahre alt, bin ich mit dem Fahrrad gestürzt und hatte einen Beinbruch am rechten Unterschenkel und das wurde auch operiert. Rechte Unterschenkel. Ja. Da habe ich dann Schrauben bekommen und eine Platte. Die wurde dann nach 2 Jahren wieder entfernt. Okay. Entschuldigung, ich habe. Wann war Ihr Unfall? Da war ich 20 Jahre alt. 20 Jahre, okay. Okay, Frau Helmerdich, wir haben fast fertig. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre Familienstand und Familiengeschichte stellen. Ja. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet, wohne mit meinem Mann zusammen. Haben Sie Kinder? Ja, 3 Kinder, die wohnen aber nicht mehr bei uns. 2 von den Kindern haben auch Asthma und dieses Hautekzem. Asthma und Haut. Haut. Hautecken. Okay. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite am Fließband und baue Staubsauger zusammen. Könnten Sie wiederholen, bitte? Ja, ich arbeite in einer Fabrik, Ah, in Fabrik, okay. die Staubsauger herstellt. Und da arbeite ich in der Produktion. Produktion, okay. Und leben Sie Ihre Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, die ist 85 Jahre alt, die hat auch Alterszucker und hat Arthrose. Und hat Probleme mit den Knochen. Die sind sehr brüchig. Und hatte deswegen auch schon häufiger mal Brüche am Handgelenk und an der Lendenwirbelsäule. Ja, das macht ihr sehr zu schaffen. Der Vater ist, da war er 61 Jahre alt, da ist der Vater an Magenkrebs gestorben. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die ist 63 Jahre alt. Die hat Gallensteine und ist da vor 2 Jahren dran operiert worden. Und ein Bruder, der ist 59 Jahre alt, der hat auch Alterszucker und hat immer wieder Gichtanfälle. Okay, Frau Herr Mardik, ich habe eine wichtige Frage gestellt. Möchten Sie irgendwelche Fragen oder hinzufügen? Ja, was kann die Ursache dieser Schmerzen sein? Ja, ich vermute, momentan, ich habe nicht genau sagen, ich muss ein paar Tests machen, zum Beispiel Bluttest und ja, Sonographie durchführen. Und danach könnte ich genau sagen, was Sie haben. Aber ich vermute, Sie haben eine Gallenblase-Probleme. Aber ich habe gesagt, ich muss ein paar Tests durchführen. Danach Ja. sprechen wir wieder. Ja. Kann ich jetzt noch was trinken? Leider, Sie müssen warten darauf. Ich würde einen Zugang legen und dann ich gebe Sie eine Flüssigkeit Ja. mit Schmerzmittel und Gut, ja. das können wir so machen. Gut. Okay. Gut. Haben Kollegen andere Fragen? Gibt es etwas, irgendwelche Medikament gegen, haben Sie eingenommen? Gegen Schmerzen? Ja. Nein, bis jetzt nicht. Habe bisher keine Schmerzmittel genommen. Haben Sie Sodbrennen oder Säuresaufstoßen? Sodbrennen habe ich nicht. Aber es ist jetzt, weil es mir auch ein bisschen übel ist, muss ich manchmal etwas aufstoßen, ja. Ja. Aber Haben Sie völlige Appetit Blähungen? habe ich auch gar nicht. Ich möchte auch gar nichts essen. Haben Sie Anfang der Schmerzen einmal Stuhlgang oder Gehenwind? Ja, ich hatte jetzt ja, seitdem die Schmerzen begonnen haben, seit gestern dreimal Durchfall. Da war ich dreimal, hatte ich Durchfall. Dann musste Sie ich auf die. haben gesagt, nach dem Essen sind die Schmerzen aufgetreten und Ja, es kann sein, dass ich am Tag vorher habe ich etwas. Ja, das Essen war zu fettreich, glaube ich. Und eventuell kann es damit zusammenhängen. Ich weiß es aber nicht genau. Es ist eine Vermutung. Erinnern Sie sich erstmal Bauchschmerzen anfangen, dann Fieber, welche Seite Ja, anfangen? ich habe erst kamen die Bauchschmerzen und das Unwohlsein und das Fieber kam dann vielleicht so nach 2 Stunden. Mit der Zeit diese Schmerzen verschlechtert, denken Sie? Die waren so relativ schnell da auf in der Stärke so. Aber jetzt in den letzten Stunden sind sie jetzt nicht wesentlich schlimmer geworden, aber sehr unangenehm. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg? Sie haben gesagt, wellenförmig, aber Manchmal können sind Sie sie etwas wellenförmig, aber der Schmerz ist immer da. immer da. Ja, manchmal verstärkt er sich so ein bisschen. Wie sieht Ihr Urin aus? Der Urin Ja. habe ich nicht drauf geachtet, kann ich nicht sagen. Haben Aber ich habe Sie ansonsten keine Beschwerden. okay, haben Sie Ihre Haut oder Augen etwas Veränderung bemerkt? Nein, habe ich nicht. Nee. Okay, danke schön. Ich denke, alle Fragen gestellt. Ja. Können wir Ersatzgespräch anfangen? Ja, ich versuche. Okay. Schön. Guten Tag. Ich habe einen guten Tag, mein Gast. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen sie vorstellen. Ja. Haben Sie dafür Zeit? Ja, habe ich. Frau Maria Hell-Marding ist 61-jährige Patientin. Sie kam heute wegen seit gestern bestehende Fieber, Schüttelfrost, Erbrochen und Bauchschmerzen zu uns. Die Schmerzen sind rechtzeitig recht sind nicht Oberbauch, ja, und liegen bei 6 bis 7 auf einer Schmerzskala. Sie ist drückend und wellenförmig, aber die Patientin hat gesagt, die Schmerzen immer da. Ja. Strahlen die Schmerzen aus? Ja, die Schmerzen strahlen rechte Schulter aus. Laut der Patienten sind alle Beschwerden plötzlich aufgetreten nach dem ein fettreich Essen. Ja, eventuell im Zusammenhang mit einer fettreichen Mahlzeit. Ja. Ja. Sie hat ihre Fieber 39 gemessen und sie hatte auch. Fragen. Ja, weil die Patientin hat im Mund gemessen. Mund, okay. Und sie klagte über 3-mal Diarrhö, aber sie hat keine Blut- oder Farbeänderung bemerkt. Okay. Und ihre Erbrochen sieht aus gelblich. Sieht gelblich aus. Ja. Ist dieses Schmerzereignis bisher erstmalig aufgetreten oder schon häufiger? Ja, diese Schmerzen ist erstmal. Die Patientin hat Laktoseintoleranz, deswegen hatte sie vielmal Bauchschmerzen, aber das ist anders. Eine andere Gibt es noch andere Erkrankungen bei der Patientin, chronische Erkrankungen? Ja, sie leidet an Diabetes mellitus 2, Asthma und Hautexem. Ja, Hautexem bedeutet nur Dermatitis. Ja, wahrscheinlich ein endogenes Ekzem in Verbindung mit Asthma oder Neurodermitis. Wahrscheinlich in die Richtung wird es gehen. Nimmt die Patientin Medikamente ein? Ja, sie nimmt Metformin 850 einmal morgen und einmal abends ein. Ja. Und Beclometason zweimal und bei Bedarf Salbutamol. Okay. Gibt es Voroperationen? Ja, als Kind wurde sie appendektomiert und mit 20 Jahren hatte er einen Fahrradunfall. Hatte sie? Sie hatte einen Fahrradunfall. Deswegen wurde er rechte Unterschenkel operiert. Ja, mittels Osteosynthese. Plattenosteosynthese am besten. Plattenosteosynthese versorgt. Platten, ja, okay. Okay. Gibt es Auffälligkeiten in der persönlichen Risikokonstellation, Nikotin, Alkohol? Nein, sie ist Nichtraucherin und gelegentlich vielleicht, sie hat gesagt, einmal pro Monat Alkohol trinken. Ja. Ich habe eine Frage. Gelegentlich oder selten? Welche am besten ist? Ja, Ich würde in diesem Fall sagen, selten. Selten. Wenn es einmal im Monat ist, ist zumindest für deutsche Verhältnisse selten. Okay, danke. Aber es ist kein Fehler zu sagen, sie trinke gelegentlich Alkohol. Dahinter kann man sagen, höchstens einmal im Monat. Ne? Ja. Und in Familiengeschichte, ihre Schwester leidet Cholelithiasis, Ja. an Cholelithiasis, und ja, ihre Bruder hat Diabetes mellitus und Hyperuricämie, ihre Mutter hat auch Diabetes mellitus, Arthrose und Osteoporose, und ihre Ja. Frakturierende Osteoporose. ja, Frakturen, ja. Und ihr Vater ist an Magenkarzinom gestorben. Verstorben. Wie alt war der Vater da? Wissen Sie das? Ja, sie hat gesagt, aber ich habe 61, nicht. 61 auch. Eigentlich, ja. Hat die Patientin Kinder? Ja, sie hat drei Kinder, aber die zweite hat auch Asthma und Neurodermitis. Okay, gut. Ja, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Aufgrund anamnestischen Angaben gehe ich von einer Akutpankreatit aus. Als Differentialdiagnose gehe ich ein Gastroenteritis und Entschuldigung. Als Differentialdiagnose kommen auch Cholelithiasis, ja, und Okay. Gastroenteritis in Betracht, ja. Warum ist Ihre erste Verdachtsdiagnose Verdacht auf akute Pankreatitis? Ja, sie hat Fieber, und ja, eigentlich. Es ist, und die Schmerzen strahlen rechte Schulter aus. Ist das typisch für eine akute Pankreatitis? Nein, nein. Cholezystitis. Cholezystitis, ja. Ich würde eher wahrscheinlich denken, sie hat eine akute Cholezystitis. Ja. Da beobachten wir ja mehr, dass der Schmerz in die rechte Schulter ausstrahlt, während bei der Pankreatitis die Rücken, ja, rechte Schulter hüftelförmig, linke hüftelförmig, ja. Rücken. Ja, aber es kann beides sein und die Differentialdiagnostik, denke ich, deckt Ihre Verdachtsdiagnose ab. Und warum nicht die vielleicht ernsthaftere Diagnose wagen, die Pankreatitis? Die Patientin hat Schmerzskala 6 bis 7, okay. Sie hat eine familiäre Gallensteinbelastung. Ja. Natürlich können auch Gallensteine eine Pankreatitis auslösen. Ja, ich denke, die Galle ist wahrscheinlich führend, aber Pankreas natürlich mit beachten. Was kommt noch differenzialdiagnostisch? Kann es auch ein Ulcus duodeni sein? Ja, und bist du denn? Okay, gut. Ja, ich finde, Sie haben das systematisch gut gemacht. Sie haben versucht, auch die medizinischen Fachausdrücke einzubauen. Im Anfang ist das nicht so ganz gelungen. Da haben Sie noch von Bauchschmerz gesprochen. Sagen Sie ruhig, die Patientin stellte sich uns hier vor, wegen abdomineller Schmerzen seit einem Tag. Eventuell nach einer fettreichen Mahlzeit, eventuell, das ist ja nur eine Mutmaßung, wir wissen es nicht. Und Sie haben gesagt, rechter Oberbauch und Epigastrium, das ist alles gut. Laktoseintoleranz oder Laktoseunverträglichkeit haben Sie als Fachbegriff erwähnt, die Osteoporose, die Arthrose, die Hyperurikämie des Bruders, die Cholelithiasis der Schwester, Magenkarzinom, ja, und Asthma bronchiale. Wahrscheinlich gibt es dort eine familiäre Disposition, wenn auch zwei Kinder so etwas haben. Dann erlebt man das ja immer wieder, dieses sogenannte Neurodermitis in Verbindung mit Asthma. Das gibt es ja relativ oft. Wenn die Haut besser ist, ist oft das Asthma nicht so gut und andersrum. Ja, aber denke ich, das haben Sie, die Begriffe haben Sie auch gut geführt. Was etwas Selteneres vielleicht in der Differentialdiagnose, muss man auch mal dran denken, dass es eine rechtsbasale Pneumonie ist. Weil und Herzinfarkt auf jeden Fall. Ja, auch Sie als Kardiologe denken da immer gerne an das Herz, natürlich. aber wie gesagt, wenn es der Schmerz rechts ist und vielleicht Schulter und mit Fieber, nicht? Das Fieber ist ja auch da, 39 Grad. Da sage ich jetzt mal so, der Hinterwandinfarkt macht nicht ganz typisch Fieber, oder? Ja, nicht mit Fieber, aber Risikofaktoren 6, 61 Jahre. Diabetes. Ja, Diabetes mellitus, sie ist übergewichtig. Ja. Das sind alles Faktoren. Also wie gesagt, man könnte die Differentialdiagnose da ruhig noch ein bisschen erweitern, aber Sie haben zwei Differentialdiagnosen genannt und ich denke, das ist auch erstmal, denke ich, ausreichend. Ne? Zum Beispiel, wenn wir eine Differentialdiagnose Hinterwandinfarkt nicht schreiben, aber körperliche bildgebende Untersuchung erstmal ein EKG auf jeden Fall durchführen müssen. Auf alle Fälle. Und Sie haben ja auch, von, was ich sehr gut fand, gefragt, gleich zu Anfang mit den Schmerzen, ob ich die Schmerzen auch toleriere oder ob sie jetzt zu stark sind, dass sie dann mir eventuell etwas geben können. Ich habe extra nochmal gefragt, da würde ich noch darauf achten, dass Sie sagen zu der Patientin, bitte jetzt nichts mehr essen und trinken. Sie bekommen von mir jetzt einen Zugang. Ja, das, ich habe gefragt, kann ich noch was trinken? So, da sollten Sie ganz klar sagen, bitte bleiben Sie jetzt nüchtern. Sie bekommen von uns Flüssigkeit über eine Infusion. Ja? Weil das wäre peinlich, wenn der Oberarzt zur Visite kommt und die Patientin sitzt da gerade und trinkt oder isst gerade vielleicht, wer weiß was. Das wäre dann nicht so gut. Ja. Gut. Ja, wann haben Sie Ihre Prüfung? 1. April. Ja, das ist in einer Woche. Ja. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder, dass es mir von meiner Erkältung her dann weiter besser geht. Okay. Danke schön.